alles möglich. Hey, hey, sowas passiert doch täglich. Doch ich frag mich, bleibt's jetzt bei nem Flirt? Steigen wir jetzt aus oder wird was draus? Ist es das schon gewesen? Soll das schon alles sein? Gehen wir getrennt nach Hause, jeder für sich allein. Ist es das schon gewesen? Bis hier und nicht mehr. Was haben wir zu verlieren? Wärst du eine Sünde wert? Gehen. Was wird dann mit uns geschehen? Werden wir es morgen schon bereuen? Du hast sicher viel Talente, doch, es gibt doch Argumente. Warum ich nicht gleich mein Herz verschenke? Steigen wir jetzt aus oder wird was draus? Ist es das schon gewesen? Soll das schon alles sein? Gehen wir getrennt nach Hause, jeder für sich allein. Ist es das schon gewesen? Bis hier und nicht mehr. Was haben wir zu verlieren? Wärst du eine Sünde wert? Ist es das schon gewesen? Ist es das schon gewesen? Soll das schon alles sein? Gehen wir getrennt nach Hause, jeder für sich allein. Ist es das schon gewesen? Bis hier und nicht mehr. Was haben wir zu verlieren? Wärst du eine Sünde wert? Ist es das schon gewesen?